Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I don't know what's the weather like where you are, but where I am, it's very hot. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir ist, aber bei mir ist es sehr heiß. But it's still a good morning. Aber es ist dennoch ein guter Morgen. Now let's talk about verse 22. Sprechen wir über Vers 22. And whatever we ask of him, we receive. Because we keep his commandments. Und um was auch immer wir ihn bitten, empfangen wir, weil wir seine Gebote halten. And by our beautiful intentions, we continue to do what brings pleasure to him. Und durch unsere schönen Absichten tun wir weiterhin, was ihm Freude bereitet. Doesn't this sound like a terrible religion of works? Hört sich das nicht nach einer schrecklichen Religion der Werke an? We're going to get something from God because we keep the commandments. That's Old Testament, that's Old Covenant. I don't like it. Wir bekommen etwas von Gott, weil wir die Gebote halten. Das ist Altes Testament. Das ist alter Bund. Das gefällt mir nicht. That's what some of you might say. So mögen einige von euch sagen. But first of all, let me explain to you and assure you, this is not part of the Old Covenant whatsoever. Zunächst möchte ich dir erklären und versichern, dass dies in keiner Weise Teil des alten Bundes ist. So the first thing, I really don't believe that it necessarily means ask. And I will explain to you why. Erstens glaube ich nicht, dass es zwangsläufig bitten bedeutet, und ich erkläre auch warum. Because the Greek word is used here for whatever we ask, one of the meaning is that we don't ask, but we actually demand it, we require it. Eine der Bedeutungen für das griechische Wort, welches hier für was auch immer wir bitten verwendet wird, ist, dass wir es tatsächlich einfordern oder beanspruchen. And I believe this is the New Testament teaching of appropriating faith. Ich glaube, dass dies die neutestamentliche Lehre vom besitzergreifenden Glauben ist. And it's written in the present tense in the active voice. It means I permanently can demand things that belong to me. Es steht im Präsens und in der aktiven Stimme, was bedeutet, dass ich permanent Dinge einfordern kann, die mir gehören. Now look what it says. Schau, was da steht. That we receive it. Wir empfangen es. That doesn't mean that God gives. It means we grab it. Das heißt nicht, dass Gott gibt. Es bedeutet, dass wir es nehmen, es ergreifen. Because the word receive doesn't have anything to do with the one who gives, but it has to do with the one who takes. Denn das Wort empfangen hat nichts mit der Person zu tun, die gibt, sondern mit der Person, die nimmt. I can give everything I have to Daniel. If he doesn't take it, he will never have it. Ich kann Daniel alles geben, was ich habe. Wenn er es jedoch nicht nimmt, wird er es nie haben. So John is telling us that we are able to grab things that we demand. Johannes sagt uns also, dass wir in der Lage sind, Dinge zu ergreifen, die wir verlangen. Because we keep his commands. Weil wir seine Gebote halten. Now let me explain something to you. Lass mich das erklären. John is not saying here that if we don't live by the law, we can't get things from God. He's not saying that whatsoever. Johannes sagt hier nicht, dass wir nichts von Gott bekommen können, wenn wir nicht nach dem Gesetz leben. Das sagt er überhaupt nicht. Remember the whole context. It's all about the condemnation of our hearts. Denke an den gesamten Kontext. Es geht um die Verdammnis unserer Herzen. If we don't walk in love, our hearts are not going to have the freedom to grab what belongs to us. Wenn wir nicht in Liebe leben, haben unsere Herzen nicht die Freiheit, sich das zu nehmen, was uns gehört. Because with a guilty and condemning heart, you can't grab things. Denn mit einem schuldigen und verdammenden Herzen kann man nichts ergreifen. So John is teaching us the importance of love so that we can grab everything that belongs to us. Johannes lehrt uns, wie wichtig es ist zu lieben, damit wir alles ergreifen können, was uns gehört. There is very few things that are more beautiful than Christians who live in the freedom of the cross. Es gibt nur wenige Dinge, die schöner sind als Christen, die in der Freiheit des Kreuzes leben. Christians who don't live in the freedom of their own, what they have worked for or earned or deserved. Christen, die nicht in ihrer eigenen Freiheit leben, in dem, wofür sie gearbeitet, was sie verdient oder was sie sich erarbeitet haben. But they live in freedom. I'm free, I can love, because love of God is in me. Sondern Christen, die in dieser Art von Freiheit leben, ich bin frei, ich kann lieben, weil die Liebe Gottes in mir ist. And because this has become my lifestyle, I can grab everything that heaven has. Und weil dies mein Lebensstil geworden ist, kann ich mir alles nehmen, was der Himmel hat. I love freedom. Ich liebe Freiheit. Since I've been a child, I've been kind of craving a life of freedom. Seit meiner Kindheit sehne ich mich nach einem Leben der Freiheit. And I believe this is the heart of God. God wants his children to live in freedom. Und ich glaube, dass dies das Herz Gottes ist. Gott möchte, dass seine Kinder in Freiheit leben. Religion brings bondage. Christ brought freedom. Religion bringt Knechtschaft. Christus brachte Freiheit. So the more we learn to live in love, the more we can grab everything that belongs to us. Je mehr wir also lernen, in Liebe zu leben, desto mehr können wir alles ergreifen, was uns gehört. And it's interesting that the Apostle John, he puts the keeping the command together with doing the things that please him. Es ist interessant, dass der Apostel Johannes die Gebote halten mit tun, was ihm gefällt, miteinander verbindet. Now look at the context. Schau dir den Kontext an. The entire context until now, it's all about loving and walking in perfect love. Im gesamten Kontext geht es bisher darum zu lieben und in vollkommener Liebe zu wandeln. And in that context, John is talking about doing the things that please him. In diesem Zusammenhang spricht Johannes davon, die Dinge zu tun, die Gott gefallen. So many Christians have asked the question. So viele Christen stellen die Frage. How can I live a life that's pleasing to God? Wie kann ich ein Leben führen, das Gott gefällt? Well, I've recorded a whole series about that. Ich habe eine ganze Serie darüber aufgenommen. There are actually several things that the Bible says that please God. Die Bibel erwähnt tatsächlich einige Dinge, die Gott wohlgefällig sind. But I can tell you that I've come to the conclusion from all of my studies. Nach all meinen Studien bin ich zu dem Schluss gekommen, that it does not matter what you do for God. Dass es keine Rolle spielt, was du für Gott tust. If you don't walk in faith and don't walk in love, you will never please him. Wenn du nicht im Glauben und in der Liebe wandelst, wirst du ihm nie wohlgefällig sein. How do we know that? Woher wissen wir das? Because Hebrews 11 verse 6 says, without faith it's impossible to please him. Weil in Hebräer 11 Vers 6 steht, dass es ohne Glauben unmöglich ist, ihm zu gefallen. And what does 1 Corinthians chapter 13 say? Und was steht in 1. Korinther 13? That without love you're nothing. Dass du ohne Liebe nichts bist. So walking in faith and walking in love, you will always please God. Wenn wir also im Glauben und in der Liebe wandeln, sind wir Gott immer wohlgefällig. I got in trouble with some of the other people at the Bible school in the year of 1982. 1982 hatte ich mit einigen Leuten an der Bibelschule Schwierigkeiten. Because we got into this discussion about finding out the will of God, it's so important. Und zwar, weil wir eine Diskussion darüber führten, wie wichtig es ist, den Willen Gottes herauszufinden. Now everybody goes to Bible school to be trained and we try to figure out the will of God in the mission field. Jeder besucht die Bibelschule, um ausgebildet zu werden, und wir versuchen, den Willen Gottes im Missionsfeld herauszufinden. And I stood up and I said this. Ich stand auf und sagte, just passionately love and then do whatever you want. Liebt einfach leidenschaftlich und tut dann, was ihr wollt. That's heresy. Die anderen erwiderten, das ist Ketzerei. You can't do whatever you want. Du kannst nicht tun, was du willst. I said, sure, if you love God and love people, do whatever you want. Ich sagte, natürlich, wenn du Gott und die Menschen liebst, kannst du tun, was du willst. My friend. Mein Freund. If you walk in love, you will always be pleasing God. Wenn du in Liebe wandelst, wirst du Gott immer wohlgefällig sein. And that way you have a heart that's free to grab everything that belongs to you. Und so hast du ein Herz, das frei ist, alles zu ergreifen, was dir gehört. Let's do everything we can to grab what heaven has for us. Lass uns alles tun, was wir können, um das zu ergreifen, was der Himmel für uns bereithält. Let's keep living in perfect love. Lass uns weiterhin in vollkommener Liebe leben. See you tomorrow. Bis morgen.